Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 45. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Mit der heutigen Folge erreichen wir den Schluss des zweiten Buches, das Friedell mit einer ausführlichen Würdigung Voltaires enden lässt. Zu Gast ist diesmal Eveline List, die, wie im zweiten Teil der Sendung zu hören sein wird, Voltaire ebenfalls einiges abzugewinnen vermag. Voltaires Charakter. Aus Voltaires überreiztem und hyperaktivem Kämpfertum erklären sich auch seine vielen kleinen Bosheiten, für die sein Verhältnis zu Friedrich dem Großen, der ihm hierin ähnlich war, besonders charakteristisch ist. Durch unvermeidliche Reibung haben diese beiden Genies einander ununterbrochen Funken des Hasses, der Liebe und des Geistes entlockt. Schon die Art, wie sie sich zusammenfanden, war sehr sonderbar. Um Voltaire in Frankreich zu kompromittieren und ihn dadurch an seinen Hof zu bekommen, ließ Friedrich der Große einen sehr ausfälligen Brief des Dichters bei den zahlreichen einflussreichen Personen verbreiten, die darin angegriffen waren. Voltaire wiederum suchte aus der Schwäche, die der König für ihn hatte, möglichst viel Geld herauszuschlagen. Friedrich der Große, der nachträglich fand, dass er Voltaire überbezahlt habe, beschränkte ihn im Verbrauch von Licht und Zucker. Voltaire steckte im Salon Kerzen ein. La Mettrie teilte Voltaire mit, der König habe über ihn gesagt, man presst die Orange aus und wirft sie fort. Maupertuis teilte dem König mit, Voltaire habe über ihn gesagt, ich muss seine Verse durchsehen. Er schickt mir seine schmutzige Wäsche zum Waschen. Voltaire richtete gegen Maupertuis einen anonymen und verletzenden Angriff. Friedrich verfasste eine ebenso anonyme und ebenso verletzende Antwort. Friedrich ließ Voltaire bei seiner Rückreise nach Frankreich in Frankfurt verhaften und auf kompromittierende Schriftstücke untersuchen. Voltaire schrieb, enthaftet, gleichwohl in Frankreich kompromittierende Enthüllungen. Wir haben absichtlich gerade die bedenklichsten Punkte in der Lebensgeschichte Voltaires hervorgehoben, weil man lange Zeit und bisweilen noch heute aus diesen und ähnlichen kleinen Zügen das Bild eines zweideutigen, tückischen, ja schmutzigen Charakters zu kombinieren versucht hat. Von den schlechten Eigenschaften, die man Voltaire vorzuwerfen pflegt, kann ihm nur die Eitelkeit in vollem Maße zugesprochen werden. Hierin unterschied er sich sehr unvorteilhaft von Friedrich dem Großen. Aber diese teilte er mit den allermeisten Künstlern und überhaupt mit den allermeisten Menschen und zudem hatte sie bei ihm eine liebenswürdige, kindliche, ja oft geradezu kindische Note, die versöhnend wirkt. Dass er boshaft und verlogen war, ist schon eine Behauptung, die nur zur Hälfte wahr ist. Denn das Erstere war er nur im Verteidigungszustand, das Letztere nur in kleinen Dingen, wenn seine Eitelkeit oder seine Ängstlichkeit, beide begründet in einer fast pathologischen Reizbarkeit, mitredeten. In allen großen Fragen war er von der lautesten Aufrichtigkeit. Und dass er maßlos egoistisch gewesen sein soll, ist vollkommen und ohne jede Einschränkung falsch. Er war habgierig nur während der Zeit, wo er seine Reichtümer sammelte. Von dem Augenblick an, wo er sie besaß, verwendete er sie in der uneigennützigsten und großartigsten Weise für andere. Und was die inkorrekte Art angeht, auf die er sie erwarb, so dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns im Rokoko befinden, dessen Dekadenzcharakter sich unter anderem auch darin äußerte, dass es alle moralischen Maßstäbe verloren hatte. wenn man so oft die Frage aufgeworfen hat, wie es kam, dass dieser große Geist nicht integer war, so lautet die Antwort, weil der Geist des Rokoko nicht integer war. Zu jenen überlebensgroßen Heroen der Sittlichkeit, die als Gegenspieler der großen Verbrecher außerhalb der Moralgesetze ihrer Zeit stehen, indem sie sich aus den zahllosen Tiefen ihrer Seele eine eigene Ethik aufbauen, hat aber Voltaire nicht gehört und niemals gehören wollen. Für junge, aufstrebende Schriftsteller hatte er immer Rat und Geld übrig, trotz fast regelmäßig empfangenem Undank. Vermutlich aus einer Art zärtlicher und wehmütiger Pietät gegen seine eigene Jugend. Er ließ die Nichte Corneilles auf seine Kosten erziehen, verschaffte ihr durch die von ihm besorgte und kommentierte Neuausgabe Corneilles eine reiche Mitgift und schenkte ihr bei der Geburt ihres ersten Kindes 12.000 Livres. Es gehört sich, sagte er, für einen alten Soldaten, der Tochter seines Generals nützlich zu sein. Als Grundherr übte er die großzügigste Wohltätigkeit. Er kämpfte gegen die Leibeigenschaft, trocknete Sümpfe aus, ließ weite Heidestrecken bebauen und rief eine blühende Seiden- und Uhrenindustrie ins Leben, indem er den Arbeitern aus eigenem Besitz Häuser und Betriebskapital zur Verfügung stellte. In den durch ihn berühmt gewordenen religiösen Tendenzprozessen gegen die Hugenotten, Jean Calas und Peter-Paul Sirvin, die beide fälschlich beschuldigt worden waren, eines ihrer Kinder ermordet zu haben, weil es zum Katholizismus übertreten wollte, entwickelte er eine fieberhafte Agitation durch Flugschriften, Essays, Veröffentlichung von Dokumenten, Zeugenaussagen, Verwendung bei allen ihm erreichbaren Machthabern, um der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen. Das Grundpathos seines ganzen Lebens war überhaupt ein flammendes Rechtsgefühl, ein heißer, verzehrender, verstrunkener Hass gegen jede Art öffentlicher Willkür, Dummheit, Bosheit, Parteilichkeit. Wenn die Welt heute noch zu 2/5 aus Schurken und zu 3/8 aus Idioten besteht, so ist das zu einem guten Teil Voltaire zu verdanken. Voltaires Werk. Er sagt einmal, der Mensch sei ebenso zur Arbeit geschaffen, wie es in der Natur des Feuers liege, emporzusteigen. Als eine solche Feuersäule der Arbeit und des Geistes erhob er sich über der staunenden Welt, immer höher emporschwelend und alles Finstere und Lichtscheue mit seinem unheimlichen Rotlicht erhellend. Er arbeitete oft 18 bis 20 Stunden am Tag, diktierte so schnell, dass der Sekretär kaum nachkommen konnte, sagte noch in seinem 64. Lebensjahr von sich, »Ich bin schmiegsam wie ein Aal, lebendig wie eine Eidechse und unermüdlich wie ein Eichhörnchen.« Und ist es noch 20 Jahre geblieben. Friedrich der Große schrieb an ihn, »Ich zweifle daran, dass es einen Voltaire gibt, und ich bin im Besitz eines Systems, mit dessen Hilfe ich seine Existenz zu bestreiten vermag. Es ist unmöglich, dass ein einzelner Mensch die ungeheure Arbeit vollbringen kann, die Herrn von Voltaire zugeschrieben wird. Offenbar gibt es in Cirey eine Akademie aus der Elite der Erde zusammengesetzt. Philosophen, die Newton übersetzen und bearbeiten, Dichter heroischer Epopöen, Corneilles, Catulles, Thukydidesse und die Arbeiten dieser Akademie werden unter dem Namen Voltaire herausgegeben, wie man die Taten eines Heeres auf den Feldherrn zurückführt. Kurz vor seinem Tode machte ihm ein Schriftsteller seine Huldigungsvisit und sagte, »Heute bin ich nur gekommen, um Homer zu begrüßen. Das nächste Mal will ich Sophokles und Euripides begrüßen, dann Tacitus und Lukian.« »Mein lieber Herr«, erwiderte Voltaire, »ich bin, wie Sie sehen, ein ziemlich alter Mann. Könnten Sie nicht alle diese Besuche auf einmal abmachen?« Er war nicht allenthalben schöpferisch wie Leibniz, aber er durchdrang alles und gab vielen durch seine künstlerisch runde und scharfe, lichte und leichte Darstellung erst die klassische Form, was man auch als eine Art Schöpfertätigkeit ansehen muss. Nicht, wie so oft behauptet wird, sein Witz war seine schriftstellerische Kardinaleigenschaft, sondern seine Klarheit und Formvollendung, seine sprudelnde Farbigkeit und federnde Aktivität. Er war gleich einem Zitterrochen, der bei der geringsten Berührung einen Hagel lähmender Schläge austeilt, voll aufgespeicherter Elektrizität, die nur der Auslösung harrte, um in einem Strom von gefährlichen Kraftentladungen ihre siegreiche Wirkung zu erproben. Sein literarisches Werk ist mit seinen Büchern, die allein eine Bibliothek bilden, noch nicht erschöpft. Es umfasst auch seine zahllosen Briefe, die infolge der damaligen Sitte, interessante Mitteilungen kursieren zu lassen, zu einem großen Teil Öffentlichkeitscharakter hatten. Er zeigte Casanova 1760 in Ferney eine Sammlung von etwa 50.000 an ihn gerichteten Briefen. Da er die Gepflogenheit hatte, alle irgendwie bemerkenswerten Zuschriften zu beantworten, lässt sich daraus schließen, welchen Umfang seine Korrespondenz gehabt haben muss. Und dazu kam noch seine Konversation, die nach dem Zeugnis aller, die jemals in seiner Nähe weilen durften, von der bezauberndsten Wirkung gewesen sein muss. Er ist und bleibt selbst die beste Ausgabe seiner Bücher, sagte der Chevalier von Boufflers. Voltaire als Dichter. Seinen ersten großen Erfolg hatte Voltaire mit dem Epos La Ligue ou Henri le Grand, das er zur Hälfte in der Bastille verfasst hatte, indem er den Text mit Bleistift zwischen die Zeilen eines Buches schrieb und das 5 Jahre später in einer erweiterten Umarbeitung als Henriade die Welt eroberte. Gewohnt, bei allen seinen künstlerischen Plänen von verstandesmäßigen Erwägungen auszugehen, hatte er sich gesagt, dass den Franzosen ein großes Epos fehle und er daher verpflichtet sei, ihnen ein solches zu schenken. Und seine Landsleute nahmen das Geschenk an. Die Wirkung des Werkes lässt sich nur aus der damaligen geistigen Situation Frankreichs und Europas erklären. Es ist das kühle und blasse Produkt eines virtuosen Kunsthandwerkers und geistreichen Kulturphilosophen, das mit den leeren Attrappen allegorischer Personifikationen wie Liebe, Friede, Zwietracht, Fanatismus arbeitet und sich nicht etwa an Homer, Dante oder Milton orientiert, sondern an Virgil, was aber zu jener Zeit, wo man gelacht hätte, wenn jemand Homer über Virgil gestellt hätte, nur als Vorteil angesehen wurde. Friedrich der Große erklärte, jeder Mann von Geschmack müsse die Henriade der Iliade vorziehen. Sein zweites Epos, La Pucelle d'Orléans, eine Parodie auf Jeanne d'Arc, ist eine private Lausbüberei, die er gar nicht für die Veröffentlichung bestimmt hatte. Aber der Gedanke, ein Werk Voltaires nicht zu kennen, wäre der damaligen gebildeten Welt unerträglich gewesen, und man wusste sich durch seine Sekretäre heimliche Abschriften zu verschaffen. Das Gedicht besaß übrigens alle Eigenschaften, die es für ein Rokoko-Publikum zu einer Ideallektüre machen mussten. Es war witzig, schlüpfrig und antiklerikal. Als Dramatiker hat Voltaire vor allem das Verdienst, dass er mit der pseudo-antiken Tradition gebrochen hat. Er brachte amerikanische, afrikanische, asiatische Stoffe auf die Bühne. Von Shakespeare war er nicht ganz so unbeeinflusst, wie man nach Lessings überstrenger Kritik glauben sollte. Von ihm hat er das geistreiche, bunte, in einem höheren Sinn aktuelle. In seinen Briefen über England rühmt er ihn denn auch als kräftiges, fruchtbares, natürliches und erhabenes Genie von seltsamen und gigantischen Ideen. Als alter Mann nannte er ihn allerdings einen Dorfhanswurst, gotischen Koloss und trunkenen Wilden. Als Charakterzeichner und Kompositeur steht er so tief unter Shakespeare, dass er nicht einmal als dessen Schüler angesprochen werden kann. Seine Stärke lag auch bei seinen Dramen in der vollendeten Form. Der Alexandriner in seiner Eigenschaft als zweigabelig antithetisches und auf den Reim zugespitztes Versmaß bewirkt, dass alles, was durch ihn gesagt wird, sich unwillkürlich in eine Pointe, ein Epigramm, ein dialektisches Kreuzfeuer, ein melodisches Plädoyer verwandelt. Hier war nun Voltaire in seinem ureigensten Element und es ist kein Wunder, dass der souveräne Beherrscher dieser Tiradenpoesie, der Lieblingsdramatiker eines Volkes von Rhetorikern und eines Jahrhunderts der Philosophie geworden ist. Zweck und Hauptthema ist in der Henriade der Kampf gegen Fanatismus und Intoleranz, in der Pucelle die Verhöhnung der Wundersucht und des Aberglaubens und ebenso dominiert in Voltaires Dramen überall die Tendenz. Alzire schildert die Grausamkeit und Unduldsamkeit der Christen, die Peru erobern. Le fanatisme ou Mahomet le prophète zeigt schon im Titel die polemische Absicht an, und in der Tat ist der Held, wie Voltaire selbst sagt, ein bloßer Tartuffe mit dem Schwert in der Hand und sein offen eingestandenes Ziel, tromper l'univers. Selbst in der Zaire, einem der wenigen Stücke Voltaires, in deren Mittelpunkt die Liebe steht, handelt es sich in der Hauptsache doch wiederum um den Fluch der religiösen Vorurteile. Voltaire bezeichnet selbst einmal die Bühne als Rivalin der Kanzel. Sie ist für ihn immer nur das Megaphon seiner Ideen. Rostra, Tribunal, Katheder, philosophischer Debattierclub oder pädagogisches Hanswursttheater. Aber niemals schafft er Menschen und Schicksale bloß aus dem elementaren Trieb zu gestalten. Darum ist diesem stärksten satirischen Genie des Jahrhunderts auch kein Lustspiel gelungen. Jener geheimnisvolle Vorgang, durch den dem dozierenden Dichter seine Abstraktionen sich unter der Hand mit Blut füllen, seine Zweckgeschöpfe sich plötzlich vom Draht der Tendenz lösen und selbstständig machen, trat bei ihm nie ein. Dieser Kaffeetrinker war zu wach, zu luzid, zu beherrscht, um sich von seinen Kreaturen unterkriegen zu lassen. Voltaire als Historiker. Ich möchte etwas behaupten, was Ihnen wunderlich erscheinen wird, schrieb Voltaire 1740 an D'Argenson. Nur wer eine Tragödie schreiben kann, wird unserer trockenen und barbarischen Geschichte Interesse verleihen. Es bedarf, wie auf dem Theater, der Exposition, Verwicklung und Auflösung. Sein Doppeltalent des Betrachtens und Gestaltens, das ihn auf der Bühne nur zu zeitgebundenen Schöpfungen gelangen ließ, hat ihn als Historiker zu Leistungen befähigt, die der Zeit weit vorauseilten. Während seine Tragödien in Geschichtsphilosophie zerrinnen, verdichten sich seine historischen Darstellungen zu wahren Dramen. Sein Siècle de Louis XIV, sein Essai sur le Meurs et l'Esprit des Nations sind die ersten modernen Geschichtswerke. Statt der bisher beschriebenen langwierigen und langweiligen Feldzüge, Staatsverhandlungen und Hofintrigen schilderte er zum ersten Mal die Kultur und die Sitten, statt der Geschichte der Könige die Schicksale der Völker. Die stupende Beweglichkeit und Energie seines Geistes, die sich für alles interessierte und alles interessant zu machen wusste, kam ihm auf diesem Gebiet besonders zu Hilfe. Allerdings dient auch hier die Darstellung der Polemik gegen den Erbfeind, die Kirche. Aber diese tendenziösen Absichten wirken in seinen historischen Gemälden der Natur der Sache nach viel weniger störend als in seinen dramatischen und epischen, und sie treten in ihnen merkwürdigerweise auch viel weniger aufdringlich hervor. Diesem ruhmvollsten Zweig seiner literarischen Tätigkeit hat er sich erst in der zweiten Hälfte seines Lebens mit voller Intensität gewidmet. In seinen jüngeren Jahren gehörte sein wissenschaftliches Hauptinteresse den exakten Disziplinen. Er schrieb eine klassische Darstellung der Philosophie Newtons, die diesen auf dem Kontinent erst populär machte, und hatte in Cirey ein großes Laboratorium, wo er mit Madame du Châtelet, die ein außergewöhnliches Talent für die mathematischen und physikalischen Fächer besaß, fleißig experimentierte. Lord Brougham sagte von ihm, Voltaire würde auf der Liste der großen Erfinder stehen, wenn er sich länger mit Experimentalphysik befasst hätte. Voltaire als Philosoph. Im Bewusstsein des 18. Jahrhunderts figuriert er auch als großer Philosoph, obgleich er selbstständige Gedanken nicht produziert hat, sondern auch hier wiederum nur das Verdienst der glänzenden Formulierung für sich in Anspruch nehmen kann. Wenn man versucht, seine vielfältigen philosophischen Äußerungen auf ein größtes gemeinschaftliches Maß zu bringen, so dürfte sich die Forderung nach möglichster Freiheit aller Lebensbetätigungen als generelle Grundstimmung ergeben. Er kämpfte gegen den Despotismus, wo immer er ihn fand oder zu finden glaubte, und verteidigte die unbeschränkte Selbstbestimmung des Individuums in allen geistigen und physischen Dingen, sogar das Recht auf Homosexualität und Selbstmord. Die Revolutionsmänner haben ihn dafür für sich reklamiert und ließen 1791 an seinem Geburtstag seinen Leichnam unter ungeheurem Gepränge ins Pantheon überführen. Aber wenn er die Jakobiner noch erlebt hätte, so wäre er vermutlich zur Feier seines 100. Geburtstags guillotiniert worden. Er dachte nämlich, wenn er von Freiheit redete, immer nur an die oberen 10.000. Vom Volke aber sagte er, es wird immer dumm und barbarisch sein. Es sind Ochsen, die ein Joch, einen Stachel und Heu brauchen. Er erwartete die Reform von oben, durch eine aufgeklärte Regierung. 1764 schrieb er, alles, was ich rings um mich geschehen sehe, legt den Keim zu einer Revolution, die unfehlbar eintreten wird, von der ich aber schwerlich mehr Zeuge sein werde. Die Franzosen erreichen ihr Ziel fast immer zu spät. Endlich aber erreichen sie es doch. Wer jung ist, ist glücklich. Er wird noch schöne Dinge erleben. Gibt man den letzten Worten eine falsche Betonung, so könnten sie in der Tat als Prophezeiung der Revolution gelten. Da er in allem, was er sprach und schrieb, die Essenz seiner Zeit war, so hat er auch als Religionsphilosoph deren Plattitüden geteilt. Er erblickt in Jesus einen ländlichen Sokrates, an dem er vor allem den Kampf gegen die Hierarchie schätzt, und in den Wundern, die ihm zugeschrieben werden, teils spätere Erfindungen, teils Täuschungen, die er sich erlaubte, um das abergläubische Volk für seine Lehre zu gewinnen. Je genauer wir sein Benehmen betrachten, desto mehr überzeugen wir uns, dass er ein ehrlicher Schwärmer und guter Mensch war, der nur die Schwachheit hatte, von sich reden machen zu wollen. Die Evangelienkritik gehört zu den wenigen Gebieten, wo Voltaire tatsächlich der Banalität seines biederen Biographen David Friedrich Strauss nahegekommen ist, der im Übrigen von ihm so viel Ahnung hat, wie ein Oberlehrer von einer Satansmesse. Im kürzesten Auszug hat Voltaire seine Weltanschauung in seiner Profession de foi de Theiste mitgeteilt. Wir verdammen den Atheismus, wir verabscheuen den Aberglauben, wir lieben Gott und das Menschengeschlecht. Anfänglich neigte er auch dem Leibnizschen Optimismus zu, aber nach dem Erdbeben von Lissabon, das 2/3 der Stadt zerstörte und 30.000 Menschen tötete, änderte er seine Meinung. In dem Gedicht Le Désastre de Lisbonne polemisierte er gegen Popes Satz Whatever is right und sprach die bloße Hoffnung aus, dass eines Tages alles gut sein werde. Wer aber glaube, dass schon heute alles gut sei, befinde sich in einer Illusion. Die Willensfreiheit hat er ebenfalls anfangs bejaht, später geleugnet. Über die Unsterblichkeit hat er sich oft aber schwankend und widersprechend geäußert. Die Existenz Gottes hat er an keiner einzigen Stelle seiner Schriften in Abrede gestellt, wohl aber seine Erkennbarkeit. Die Philosophie zeigt uns wohl, dass es einen Gott gibt, sagt er in seinem Newton und ähnlich an vielen anderen Orten. Aber sie ist außerstande zu sagen, was er ist, warum er handelt, ob er in der Zeit und im Raum ist. Man müsste Gott selbst sein, um es zu wissen. Sein berühmter Ausspruch, wenn Gott nicht existierte, so müsste man ihn erfinden, scheint eine skeptische Pointe zu enthalten, weil er fast immer falsch, nämlich halb zitiert wird. Aber die zweite Hälfte des Satzes lautet: Mais toute la nature nous crie qu'il existe. Le Jardin. Indes ist es bei einem so sensiblen und desultorischen Geist, der so sehr der künstlerischen Stimmung und dem persönlichen Eindruck jedes Augenblicks unterworfen war, sehr schwer zu sagen, was seine wahre Meinung über diese Dinge war. Und zudem ist alles, was er öffentlich geäußert hat, nur exoterische Lehre. In den Geheimkammern seines Hirns befanden sich möglicherweise ganz andere und viel radikalere Gedanken. Vielleicht ist sein wahres Glaubensbekenntnis in den Worten an die Marquise du Deffand enthalten, die er 6 Jahre vor seinem Tod schrieb. Ich habe einen Mann gekannt, der fest überzeugt war, dass das Summen einer Biene nach ihrem Tod nicht fortdauere. Er meinte, mit Epikur und Lukrez, dass es lächerlich sei, ein unausgedehntes Wesen vorauszusetzen, dass ein ausgedehntes Wesen regiere, und noch dazu so schlecht. Er sagte, die Natur habe es so eingerichtet, dass wir mit dem Kopf denken, wie wir mit den Füßen gehen. Er verglich uns mit einem musikalischen Instrument, das keinen Ton mehr gibt, wenn es zerbrochen ist. Er behauptete, es sei augenscheinlich, dass der Mensch wie alle anderen Tiere, alle Pflanzen und vielleicht alle Wesen der Welt überhaupt gemacht sei, um zu sein und nicht mehr zu sein. Auch pflegte dieser Mann, nachdem er so alt geworden war wie Demokrit, es ebenso zu machen wie Demokrit und über alles zu lachen. Und schon 9 Jahre früher, an der Schwelle seines 8. Jahrzehnts, gab er seiner tiefen Resignation in einem Brief an D'Argenson Ausdruck. J'en reviens toujours à Candide. Il faut finir par cultiver son jardin. Tout le reste, excepté l'amitié, est bien peu de choses. Et encore, cultiver son jardin n'est pas grand-chose. Cultiver son jardin. Diesen Garten, den Voltaire gepflanzt hatte, immer dichter und üppiger zu bebauen, war das Pensum, das die sogenannte Aufklärung sich stellte und löste. Voltaire hielt es für eine kleine Sache, sie aber hielt es für eine große. Liebe Eveline, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Hast du zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ja, einen sehr, also sozusagen im Ursprung einen sehr punktuellen. Ich habe ganz, ganz früh, also wahrscheinlich in, weiß ich nicht, mit 12 oder so, sind mir die Umstände seines Todes bekannt geworden. Und mich hat das außerordentlich beeindruckt. In damaliger relativer Unkenntnis, also es stand die Kulturgeschichte der Neuzeit in der Bibliothek meiner Eltern. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo ich das her hatte. Ich weiß nur, dass ich tief beeindruckt war und ich habe seither fast ein visuelles Bild behalten, das unverändert geblieben ist, nämlich mit der Gestapo vor der Tür oder schon im Vorzimmer. Ich war mir nie klar, waren sie, also sozusagen, es hat sich mir in der Erinnerung auch tatsächlich immer diese Frage gestellt, hat er sie reingelassen oder ist er vorher gesprungen? Aber diese Vorstellung, da stehen die vor oder schon in der Tür und er geht ins andere Zimmer und hupft hinaus, in aller Konsequenz. Ich habe ihn da immer als einen außerordentlich sich klar entschließenden Menschen mir vorgestellt. Und das ist also ein ganz tiefer Eindruck eigentlich als Grundbild von ihm geblieben. Und hat eigentlich die Lektüre, die ich dann, ich habe das also nie in einem durchgelesen, aber ich habe große, also lange Passagen mit großem Vergnügen gelesen, auch außerordentlich schätzen können. Ich habe mich selber historisch und was sozusagen die psychostrukturelle Entwicklung der Menschen anlangt, sehr massiv mit der frühen Neuzeit beschäftigt, also mit diesem Übergang von diesem vorgestellten mittelalterlichen Menschen zum Menschen der Reformation und der Renaissance. Und ich finde die Art, wie er das beschreibt, eigentlich nach wie vor außerordentlich gültig und schlüssig. Auch in einer Dimension, die damals, also vor 20, 30 Jahren, eigentlich von den Historikern in der Form üblicherweise gar nicht so erfasst worden ist. Das finde ich eigentlich sozusagen jetzt unabhängig von diesem sehr persönlichen Moment, das er für mich bedeutet, nach wie vor sehr gültig und eindrucksvoll. Der Abschnitt, den du gerade gelesen hast, ist der Schluss des zweiten Buches und auch das Ende einer sehr langen Passage, es hat schon in der letzten Sendung begonnen, die Friedel Voltaire gewidmet hat, den er als eine der ganz großen Leuchten der Menschheitsgeschichte sieht. Würdest du dem zustimmen? Also Voltaire ist zweifellos ein Gigant. Ich sehe ihn eigentlich als ein Gesamtkunstwerk und fände es ungemessen, da so einzelne Aspekte herauszupicken und ihn dann daraus ein Urteil folgern zu wollen. Ich meine, Friedel, da gibt es natürlich schon interessante Ähnlichkeiten. Ja? Die Liebe zum Theater zum Beispiel von Voltaire und die Beheimatung im Theater von Friedel gehören natürlich schon irgendwie auch zusammen. Als dritter fällt mir zumindest sofort Goethe ein, der auch so ein Gigant war. Wo es überhaupt mehrere Ähnlichkeiten mit Voltaire gibt, finde ich. Also auch diese Größe, zu der er sich dann noch einmal im Alter aufgeschwungen hat, auch diese Pilgerfahrten der Intellektuellen der damaligen Zeit zu diesen Patriarchen des Geistes nach Ferney zu Voltaire oder zu Goethe ins Gartenhaus. Da gibt es auch Berichte der Betroffenen, die einander sehr ähneln, die voller Verehrung sind, die hingerissen sind von der Geisteskraft und der Gedanken, Vielfalt dieser alten Männer nach wie vor, die sich unglaublicher Verehrung erfreut haben. Politisch gibt es natürlich schon große Unterschiede zwischen den beiden. Das ist, finde ich, ja auch das besonders Faszinierende an Voltaire, dass er so ein wirklich politischer Intellektueller war, der sich auch eingemischt hat, der außerordentlich aktiv ist. Mir fällt zu ihm leicht der Georg Büchner ein, der, wäre er nicht so früh gestorben, das Potenzial gehabt hätte zu Ähnlichem. Das Literarische, denke ich, gehört auch sehr dazu. Das ist eine Form des Formulierens, des Sich-Äußerns, des Etwas-Vermittelns, was nicht im engen Sinn naturwissenschaftlich oder philosophisch jetzt in einem wissenschaftlichen Sinn ist, was aber im Grunde genommen auch immer politisch motiviert ist. Ich denke, das, was Voltaire getrieben hat und wahrscheinlich sein innerster Wunsch, sein innerstes Bedürfnis war die Welt, wie er sie vorgefunden hat, mit dem in Beziehung zu setzen, wie er gedacht hat, dass sie sein sollte, wie das Unerträgliche in der Gegenwart sich unterscheidet von dem, was er als wünschbar und auch prinzipiell machbar gehalten hat. Ich denke, damit ist er auch so stark ein Mensch der Aufklärung. Er ist natürlich in manchen Aspekten tatsächlich noch ein Mensch des Barock. Er ist so ein wirklich ein gesamtes Jahrhundert umspannendes Missing Link, könnte man fast sagen, der so eine unglaubliche Transformation in der europäischen Geistesgeschichte fast auch verkörpert. Da gibt es natürlich diese große Wichtigkeit, die gute Beziehungen, immer wieder gute Beziehungen zu den unterschiedlichsten Monarchen, zu den unterschiedlichsten Stützen der Gesellschaft in diesem Leben Voltaires auch gespielt haben, aber immer gebrochen. Nie blindlings, ist immer so eine große Ambivalenz dabei und doch immer wieder auch ein enormer Mut, sich öffentlich oder zumindest halb öffentlich doch zu deklarieren. Und dazu kommt dann eben dieses unglaubliche, witzige, mutige Versteckenspiel mit der Zensur und den ja durchaus nicht zimperlichen Instrumenten der Mächtigen. Also er hat ja die Bastille mehrmals von ihnen kennengelernt, er ist auch mehrmals auf der Flucht gewesen. Er hat Paris immer wieder gemieden und meiden müssen. Er hat diesem riskanten Spiel mit der Macht und dieser auch sehr heftigen Kritik an der Macht auch eine ganz wichtige Station in seinem Leben verdankt, nämlich den England-Aufenthalt, der wahrscheinlich sowas wie eine Wasserscheide in seiner Entwicklung geworden ist. Die Auseinandersetzung mit den englischen Intellektuellen damals, die Auseinandersetzung in einem ganz anderen, viel demokratischeren, viel freieren Milieu, einer Tradition, wo eben zwar es keine materielle und soziale Gleichheit, aber im Verhältnis zum damaligen Frankreich eine enorme Gleichheit in öffentlicher Meinungsäußerung zum Beispiel gegeben hat, das hat ganz nachhaltig auf ihn gewirkt und ihn sicher noch einmal in massiver Weise politisiert. Und es ist natürlich müßig, darüber zu spekulieren, aber es ist sehr fraglich, ob ohne diese Erfahrung die Radikalität seiner Persönlichkeitsentwicklung eine gleiche gewesen wäre. Friedel identifiziert sich in einem sehr hohen Maße, unterstelle ich mal, genau diesem Spannungsfeld zwischen Spätbarock, Rokoko und Aufklärung. Ich glaube, da sieht er sich selbst sehr stark darin. Ja, das denke ich auch. Es ist überhaupt dieses, ich meine, der Topos Kulturgeschichte ist ja was ganz Eigenes. Und auch in dem Untertitel der Kulturgeschichte der Neuzeit spiegelt sich ja dieser Wunsch Friedels, da so einen, sozusagen die ganze Entwicklung unter einen einheitlichen Blickwinkel bringen zu können. Und da ist natürlich bei Friedel ein interessantes Phänomen, seine Konversion zum Christentum in einer Situation, wo natürlich der Katholizismus trotz allem das Feindbild war. Der politische Katholizismus Österreichs in der Zwischenkriegszeit war das Milieu, in dem er gelebt hat und mit dem er auch gekämpft hat. Da gibt es eine ganz massive Möglichkeit, sich zu identifizieren. Konvertiert ist allerdings meines Wissens schon in der Monarchie. Ja, trotzdem. Er ist ein Konvertit, nicht? Mit aller Ambivalenz, was das für seine jüdische, in Bezug auf seine jüdische Herkunft auch bedeutet hat. Da ist er ja natürlich auch, da gibt es auch einige Brüche, auch Statements, die, wenn ich das recht erinnere, uns heute sehr schwer verdaulich anmuten. Ja, das hat halt auch den Hintergrund des tiefgehenden Bruches mit seiner eigenen Herkunft, mit seiner eigenen Familie. Naja, die hat ja mit ihm gebrochen, muss man fast sagen, nicht? Also es ist nicht wie einer, der sozusagen sich nach langen Auseinandersetzungsmöglichkeiten mit einer Familie hat wirklich trennen können oder auch nur einen Bruch herstellen können, sondern in Wirklichkeit ist er ja verlassen worden, muss man eigentlich sagen. Ja. Was die Mutter betraf, ja, der Vater ist sehr früh gestorben. Ja, eben, also aber auch ein, nicht im Erleben ist es trotzdem ein Verlassensein. Nicht, dem hat in Wirklichkeit das Gegenüber gefehlt, um also eine Auseinandersetzung haben zu können, im Zuge derer dann wirklich eine Trennung aus einem aktiven Wunsch hätte passieren können. Es gab dann auch einen Prozess um sein Erbe, genau. Relativ später. Und noch später das, tauchte seine Mutter wieder auf. Genau, und hat sich unterstützen lassen. Ja, hat sich unterstützen lassen und hat das auf Gerichtswege erreicht, was eigentlich recht erstaunlich ist. Ja. Da gibt es natürlich eine witzige Parallele auch zum Voltaire, der ja auch lange um sein Erbe mit seinem Bruder prozessieren musste und dann auch erfolgreich war. Der Bruder hat nicht nur das Amt geerbt, sondern auch einen Großteil des Vermögens. Und Voltaire hat dann dagegen prozessiert und nach mehreren Jahren einiges bekommen. Da war er aber selber schon vorher ökonomisch so saniert, dass das nicht mehr eine notwendige Lebensgrundlage geworden ist. Aber da ging es natürlich auch um ein Gefühl der Gerechtigkeit sehr stark. Das Verhältnis oder Voltaire als Geschäftsmann ist ein weiteres hochinteressantes Thema eigentlich. Ich finde das nicht zu unterschätzen, dass da so ein Gigant, der eben mit einem Bein noch im Barock steht, auf der anderen Seite eigentlich ein für damalige Verhältnisse außerordentlich innovativer und erfolgreicher Unternehmer geworden ist. In vielfältigsten Geschäften, über die man natürlich aus der Distanz und mit einem heutigen Gerechtigkeitsblick durchaus kritisch sich äußern kann, durchaus auch gerechtfertigt, wenn man das in der damaligen Situation aber betrachtet, ist das schon sehr, sehr eindrucksvoll, was ihm da alles gelungen ist. Zugleich. Neben seiner künstlerischen und intellektuellen Kreativität da auch dieses enorme ökonomische Potenzial, das er da lukrieren konnte. Du hast Voltaire als mutigen Kämpfer gegen die Obrigkeit beschrieben. Bei Friedel werden ein paar Anekdoten erzählt, in denen es darum geht, dass Voltaire überhaupt keinen Genierer hatte, sich vom eigenen Werk zu distanzieren. Also man könnte auch sagen, er war ein Schlitzohr, in einem nicht pejorativen Sinn. Ich denke, er hat als scharfer Denker und auch als einer, der sehr gut einschätzen konnte, wo es um die Substanz geht, wo es ans Eingemachte politische geht und wo sozusagen es um Eitelkeiten oder auch um emotional inspirierte romantische Märtyrer Situationen hätte gehen können. Also, wenn ich das recht erinnere, da hat es diese Auseinandersetzungen mit dem Papst gegeben, wo er offensichtlich keine Probleme hatte, den Papst, nachdem er ihn eigentlich desavouiert hatte, fast überschäumend zu loben. Wenn man das heute liest, auch im Wissen um die ganzen konkreten und historischen Zusammenhänge, dann ist das fast eine Travestie. Dann hat man eigentlich das Gefühl, je mehr er ihn lobt, umso mehr macht er sich eigentlich auch über ihn lustig. Und ich finde das eigentlich ein ganz außerordentlich kluges, politisches, strategisches Instrumentarium. Unschwer kann einem da die Parallele zu Bertolt Brecht einfallen, der dann insbesondere von denen, die mit weniger Verfolgung und weniger Emigration durch die einschlägigen Jahre gekommen sind, dann plötzlich als politischer Opportunist und auch politisch gefährlicher eingestuft worden ist. Du spielst auf seine Aussage vor dem McCarthy-Ausschuss an. Ja, da hat er mit einer unglaublichen Biegsamkeit nicht geantwortet und doch geantwortet. Und das in einer Art und Weise, wenn man das im Originalton anhört, dass man eigentlich auch den Eindruck gewinnen kann, er ist den Leuten, die ihn da verhört haben, intellektuell und sozusagen in der Gewitztheit dermaßen überlegen, dass die eigentlich nicht gegen ihn angekommen sind. Wo er scheinbar alles widerrufen hat, aber eigentlich überhaupt nichts widerruft. Und sich als ganz naiven Ausländer darstellt, der von nichts was versteht und dem man daher sozusagen, also er ist natürlich gegen Hitler, aber sonst weiß er nicht, was er damit zu tun hat, was man ihm da vorwerfen will. Aber war es nicht so? Ich erinnere mich dunkel, dass eben explizit die Frage war, ob er kommunistisch tätig war und bei einer kommunistischen Partei und er das darauf ausdrücklich, ich glaube, 4 oder 5 No zur Antwort gegeben. Ja, ich finde das auch durchaus legitim. Das ist eine sozusagen das Risiko einer falschen Zeugenaussage, das er auf sich nimmt. Und da hat er schon abgewogen, was er tut und was welche Konsequenzen hat. Dann mit einer naiven oder romantischen Moral aufzufahren, finde ich irgendwie politisch unangemessen. Und das schaut mir immer ein bisschen mehr nach Kleingeld aus, das dann in den jeweils aktuellen Situationen lukriert werden soll. Also um Prächter am Zeug zu flicken, sowas hervorzuholen, finde ich unangemessen. Aber man kann gewisse Äußerungen Brechts dann in der DDR durchaus kritisch sehen, ja. Aber gerade sein Verhalten vor diesem McCarthy-Ausschuss finde ich bewundernswert angemessen. Ein bisschen weniger geglückt finde ich das Ende, weil wir darüber auch gesprochen haben. Also die Auseinandersetzung mit Freud, die ja sozusagen am Ende der gesamten Kulturgeschichte der Neuzeit bei ihm steht. Wir wissen ja nicht, was möglicherweise noch hätte folgen können, wäre es ihm möglich gewesen. Da kommt dann eben das Problem zum Tragen, dass er eindeutig erkennt, also so wie bei Voltaire, auch bei Freud, was da eigentlich für ein ganz außergewöhnlicher, intellektueller, auch außergewöhnlicher denkerische oder wissenschaftlichere Leistung mit Freud da ist. Aber die intensive Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse, das kann man ihm auch gar nicht wirklich vorwerfen, die ist ihm nicht möglich gewesen. Und ich finde, dass er da unglücklicherweise in dieser Passage über Freud, statt auf Freud in etwa als Kulturhistoriker einzugehen, ja, weil gerade auf der Ebene gibt es ja eine ganz originäre Leistung Freuds. Er sich da bemüht, auf die Metapsychologie einzugehen, die ohne wirklich gründliches Studium nicht gut verstehbar und noch weniger sozusagen laienhaft erklärbar ist. Und da kommt er ein bisschen aufs Glatteis, was ich schade finde, weil er da etwas verliert, was er in der Auseinandersetzung mit Freud bestimmt auch für sich hätte haben können. Also mit Freud als Kulturtheoretiker. Und da fällt mir wieder so eine kleine Parallele zu Voltaire ein, nicht? Voltaire und Freud waren sicher unter den ganz großen Religionskritikern jeweils ihrer Zeit. Also auch wenn Friedel die Bibelexegese, wenn man das so nennen kann, Voltaires ein bisschen gering schätzt, in der Gesamterfassung der Bedeutung von Religion und der politischen Implikation von Kirche war Voltaire ebenso konsequent wie Freud. Wenn auch natürlich nicht auf auf einem explizit psychologischen Weg, wie das bei Freud dann schon der Fall war. Also die Religionsgeschichte finde ich eine hochinteressante, die vielleicht nicht in vollem Maß ausgeschöpft ist. Wie sehr Friedel das selber gescheut hat, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, er hat das gescheut. Ja, für mich ist Friedels Religiosität eines der großen Rätsel an diesem Mann. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Art, wie er seine Religiosität zur Schau trägt, teilweise ihm nicht ganz abnehme jetzt. Naja, ich will da nicht sozusagen Küchenpsychologie betreiben, nicht? Aber ich persönlich nehme ihm seine, sozusagen den tiefen Glauben nicht ab. Es fällt mir sehr schwer, dazu ist er mir zu skeptisch. Andererseits ist eine Konversion, er ist ja nicht aus der Kultusgemeinde ausgetreten, oder es ist nicht einer, der aus der Kultusgemeinde austritt, um dann Agnostiker zu sein, sondern er ist in eine Kirche eingetreten. Und ich denke, das hat schon so etwas mit Heimatsuche zu tun. Da ist schon der Wunsch einer Institution zuzugehören. Ich habe mich nicht explizit damit auseinandergesetzt, was Friedel dort gesucht hat. Ich weiß auch nicht, ob das eruierbar ist, aber da muss schon, denke ich, was dahinter stecken, was aus dieser Institution erhofft wird. Naja, ich glaube, er mag auf Religiosität gar nicht verzichten. Er findet das ungeheuer wichtig für den Bestand und Weiterentwicklung der menschlichen Gesellschaft, unverzichtbar. Insofern glaube ich, dass seine Religiosität eine sehr pädagogisch orientierte ist, also in der Art, wie er sie vorträgt. Dazu muss man nicht in die Kirche. Als autonomer denkender Mensch muss man dafür nicht in die Kirche. Im katholischen Österreich war es gewissermaßen auch schon ein bisschen eine oppositionelle Haltung, dem evangelischen Glauben beizutreten. Ein überwiegender Teil der jüdischen Bevölkerung ist protestantisch geworden. Die sind nicht zum Katholizismus. Auch in Österreich? Ja, gerade in Österreich. Und es ist halt auch die aufgeklärtere Variante des Christentums. Also in der Erfahrung, nicht sozusagen notwendig in der Institutionengeschichte, aber in der Erfahrung der jüdischen Bevölkerung, der Monarchie, war es eindeutig die katholische Kirche, die sozusagen die gröbsten Feindbilder geschürt haben. Es gibt auch einige, die altkatholisch geworden sind, aber der überwiegende Teil jedenfalls ist protestantisch geworden. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Mein heutiger Sendungsgast war Eveline List. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 9. September 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.